Gespräch 6. Frau Gunther, Sie haben 3 Kinder, nicht wahr? Ja, 2 Töchter und einen Sohn. Der wird jetzt 8. Sind die Geburten alle komplikationslos verlaufen? Die Mädchen waren Hausgeburten und mit unserem Jüngsten war ich im Klinikum. Hatten Sie einen besonderen Grund? Nein. Mein Mann fing an, sich immer mehr Sorgen zu machen, und da bin ich ihm zuliebe ins Klinikum gegangen.